Deutschlandfunk Soundcheck. Hallo, hat sie zu mir gesagt, so als wäre nichts geschehen. Und ich kann in ihren Augen den Spaß der letzten Nacht noch sehen. Ich kann sehr gut verstehen, dass er sie noch liebt. Ihre Augen funkeln so wie die eines Kaufhausdiebs. Aber ich will ihn für mich allein. Gib ihn mir zurück, er soll immer bei mir sein. Er ist mein ganzes Glück, er ist mein größter Schatz. An seiner Seite. Typisch seine Art. Es wäre eine Sache zwischen Frauen, hat er zu mir gesagt. Sie wartet bestimmt darauf, dass ich sage, es tut mir leid. Doch das wäre falsch, ich liebe ihn, ich glaub, sie weiß Bescheid. Hier ist wieder der Soundcheck im Deutschlandfunk. Im Studio ist Günter Jansen und bis 3 Uhr bleibt unser Thema weiterhin die Hamburger Schule. Versuch eines Überblicks und wie schwierig es ist, unter diesem Begriff, also Hamburger Schule, ein Programm zusammenzustellen, zeigt allein schon das erste Stück dieser zweiten Stunde. Denn Hua gab es schon Jahre vor dem Boom mit Blumfeld, Sterne, Tokotronic. Beziehungsweise als man dann richtig von der Hamburger Schule schrieb und sprach, waren Hua schon wieder weg von der Szene. Beziehungsweise um aber nie ganz weg zu sein. Denn jetzt am 1. August erscheint das Album Was machen Hua jetzt? Von 1990 neu auf CD mit Extrastücken, die auf dem ursprünglichen Original-Vinyl-Album nicht mit enthalten waren. Wie das eben gehörte, Mein Platz. Das kam aber live immer besonders gut an. Ich war selbst einmal Zeuge bei einem Hua-Konzert in Köln. Hua-Chef Knaf Rellem veröffentlichte nach seiner Hua-Zeit immer unter anderem Namen, zum Beispiel hier als Avanti Knaf Rellem der Idiot. Knaf Rellem kann man ruhig mal rückwärts lesen. Auch noch ziehen die Raben. noch um den Turm. Sieh dir all diese Leute an, allen geht's zu gut und trotzdem, sie sind unzufrieden und allen geht's nicht so gut und sie machen und machen und machen, Idioten. Der da drüben, Bürgersohn, wär so gerne Sozialist und leidet darunter, dass er nicht geknechtet ist. Ich hab sie alle so satt, ich hab sie alle so satt, Idioten. Der da hat zu viel Leidenschaft und füllt Dinge damit, die sind's einfach nicht wert. Und er könnte Würde haben, aber er hat sie einfach nicht, Idiot. Und sie sagt, sie will dich, bis du sagst, du willst sie. Und dann will sie dich nicht mehr. Und sie weint und sagt, sie wäre lieber tot und bietet ihre Freundin an. Sie alle so satt, aber vielleicht ist das Quatsch. Eigentlich muss ich nur eine Woche weg. Aber dich mag ich. Du bist anders, deswegen erzähle ich dir das. Ich dachte, ich würde es schaffen ohne sie. Ich dachte, ich würde es schaffen ohne sie. Ich dachte, ich würde sie schaffen ohne sie. Was war ich für ein Idiot? Was war ich für ein Idiot? Jetzt komme ich mir vor wie frisch entlassen aus dem Krankenhaus und ich stehe auf den Stufen und ich lache und lache. Der langweiligste Junge, den ich traf, war der, den ich nicht traf. Weil er mich überhaupt nicht interessierte und weil er kein Theater spielte. Das war der langweiligste Junge der Welt. Der langweiligste Junge, den ich kannte, war der, den ich nicht kannte, weil er keine Musik machte und keine dadaistischen Bilder malte und weil er nichts von Kafka wusste und ganz bestimmt zur Bundeswehr musste. Das war der langweiligste Junge der Welt. Ein Mädchen zu treffen, die ihm den Seidenbandtanz zeigt oder die dazu neigt, mit Eiern zu werfen oder einfach nur mit ihm zu schlafen, mit ihm zu schlafen. Mit ihm langweiligsten Jungen der Welt. Manchmal stelle ich mir vor, bei ihm zu sein. Ich müsste ihn nicht mehr kennenlernen. Ich wüsste ja schon alles von ihm. Es wäre so einfach mit ihm. Seine Hand würde meine wärmen. Wir würden beide vor Langeweile, ja, vor lange, lange, lange, Langeweile sterben. Ich wäre glücklich, glücklich mit dem langweiligsten Jungen der Welt. Eine der Sängerinnen bei Hua war Bernadette Hengst, inzwischen solo als Bernadette La Hengst aktiv und auch bald mal wieder mit neuem Album. Zwischen Hua und Solo hieß ihre Band Die Braut haut ins Auge, ich glaube mit 4 Alben insgesamt. Das erste kam 1993 und enthielt unter anderem dieses Der langweiligste Junge der Welt. Schon mehrfach war heute von der Ostwestfalen-Keimzelle der Hamburger Schule die Rede. Bernd Begemann, Frank Spilka, auch Bernadette Hengst gehörte zu denen, die von dort nach Hamburg gezogen sind. Und natürlich auch Jochen Distelmeier von mit Blumfeld-Single Nummer 1 zu hören. Ghetto-Welt, hier jetzt gleich Status Quo Vadis. Blumfeld waren inzwischen zu viert, neben Distelmeier, Rattay und Bohlken noch Michael Mühlhaus. Keyboards. Produziert wurde das Album Old Nobody von 1999 wiederum von Chris von Rautenkranz im Soundgarden Studio. Und wenn ich bei allen Platten-CDs heute Abend den Aufnahmeort genannt hätte, beziehungsweise noch nennen würde, dann würde man diese Kombination deutlich öfter als nur einmal hören. Soundgarden von Rautenkranz. Hier aber Blumfeld. Zeit und Ewigkeit.

Jochen Distelmeier ist als Gast dabei, genauso wie umgekehrt Levin als Gast im Studio bei Blumfeld. Das Captain Kirk-Stück eben hieß Hotel Ruhe und von der traditionellen Hamburger Schule nun zur neuen Hamburger Schule. Aber Tobias Levin ist auch hier dabei als Produzent des Kante-Albums Zweilicht, 2001 war das, Zweilicht, daraus die Summe der einzelnen Teile Kante. kommt, wir würden nichts verpassen. Und wir nahmen uns das Recht, den Raum zu verlassen. Da sind andere gekommen, die unsere Plätze einnahmen. Wir hatten das Gefühl, dass sie besser aussahen. Wir können wählen, haben Möglichkeiten. Zwischen Pizzabelag und Programme umschalten. Die gute Nachricht, der kleine Erfolg. Unsere Eltern dürfen doch die Wohnung behalten. Drei Erfahrungen später, fünf geplatzte Träume, gut und gerne. Ein verlorener Glaube, es war egal, was alle sagten. Und egal, ob wir es einsam, die ganze Wahrheit ist, man hat uns nichts getan. Das Gute und das Schlechte und von beidem zu viel. Die Tür, die jetzt aufgeht und die hinter uns zufällt. Die fehlende Hand, die deine nicht hält. Deine nicht hält. Wir hatten die Zeit, konnten überlegen und entscheiden uns dafür oder dagegen. Da sind Stunden vergangen mit dem Blick an die Wand. Die Entscheidung lag dann nicht mehr in unserer Hand. Wir können wählen zwischen wahr und ist. Wenn wir gehen, besteht die Hoffnung, dass uns jemand vermisst. Die ganze Wahrheit, wenn ich mich entferne, vermisst die Sonne etwa den Mond und die Sterne. Drei Enttäuschungen weiter, fünf zerstörte Hoffnung, und gut und gerne. Ein verlorener Glaube, es war egal, was alle sagten. Und egal, ob wir es einsam. Die ganze Wahrheit ist, man hat uns nichts getan. Das Gute und das Schlechte und von beidem zu viel. Die Tür, die jetzt aufgeht und die hinter uns zufällt. Die fehlende Hand, die deine nicht hält. Die Wahrheit ist, man hat uns nichts getan. Das Recht bei den Guten und die Schuld bei den anderen. Die fehlende Kraft, die Richtung zu ändern. Nicht das, was einem fehlt, sondern das, was man hat. Die Wahrheit ist, man hat uns nichts getan. Gibt es überhaupt eine Art neue Hamburger Schule? Wenn ja, sind wir mittendrin. Nach Kante eben Ketka. Von denen gibt es bislang zwei Alben. Das neue von Spatzen und Tauben, Dächern und Händen erschien erst vor einigen Monaten. Eben davon, die Wahrheit ist, man hat uns nichts getan. Ketka sind auf dem Label Grand Hotel van Cleef, von ihnen selbst 2002 gegründet, zusammen mit Thees Uhlmann. Als eine neue Plattform für neue Bands, so wie früher Lars Dohr mit Stern, Tokotronic und wie sie alle heißen. Thees Uhlmanns eigene Band heißt Tomte und irgendwie versteht man schon, wenn einige so etwas als neue Hamburger Schule bezeichnen. Schreit den Namen meiner Mutter. Sagtest, dass du viel Krebs in deiner Familie, da ist zu viel Angst in meiner Welt. Alles, was du willst, ist ein Glas mit deinem Namen eingraviert. Alles, was du brauchst, ist ein Schuss zum Ruhen. Alles, was du willst, ein wenig Zeit zum Atmen. Es liegt alles offen vor dir. Es liegt alles offen. Und all die Dinge, die da scheinen heute Nacht, wo wir hier sind. Du sagtest, weißt du, wie man einfach verschwindet? Wie gut die Zeit mit dir fahren, die uns bleibt, die uns bleibt. Bis wir gehen lassen vor dir sterben, wie uns bleibt, wie uns bleibt. Bis wir gehen lassen vor dir sterben. Schreit den Namen der Sachen, die sich um mich drehen, die es gilt sorgsam zu verwalten, einen Augenblick zu streicheln, bevor sie gehen. Und du weißt, wenn sie gehen, wirst du immer weise sein. Du wirst Dinge sehen, die du vergaßt. Damals, als wir Chancen hatten, blieben wir für Jahrzehnte stehen. Da, da, da, da, da. Da da da da da, da da da da da. Und all die Dinge, die da scheinen heute Nacht, wo wir hier sind. Du sagtest, weißt du, wie man einfach verschwindet? Wie gut die Zeit mit dir. Und all die Dinge, die da scheinen heute Nacht, wo wir hier sind. Du sagtest, weißt du, wie man einfach verschwindet? Wie gut die Zeit mit dir fährt, die uns bleibt, bis wir gehen, lass mich vor dir sterben. Die uns bleibt, bis wir gehen, lass mich vor dir sterben. Die uns bleibt, bis wir gehen, lass mich vor dir sterben. Die uns bleibt, bis wir gehen, lass mich vor dir sterben. Dies ist mein letzter Winter. Nächstes Mal muss erst sein, das spüre ich. Ich zieh mich aus, gehöre ihm. Ich leg mich in den Schnee, nichts tut mehr weh. Alles um mich herum wird still und stumm. Ich lieg einfach da und werde selbst polar. Und wenn man mir das Leben gab, ich schenk's dem Schnee in dieser Nacht. Und wenn man mir das Leben gab, ich schenk's dem Schnee in dieser Nacht. Lass ihn mich verwehren. Schrottgrenze gründeten sich Mitte der 90er Jahre im niedersächsischen Peine als Punkband. Seit einigen Jahren leben die Musiker in Hamburg. Ihr vorerst letztes Album kam Ende 2004, das Ende unserer Zeit. Laut beiliegendem Info wollen sie nicht mit der Hamburger Schule in einem Atemzug genannt werden. Sie sehen sich wohl immer noch mehr als Punkband und finden Hamburger Schule zu textlastig, kopflastig, diskursbehaftet oder wie auch immer. Mir ist das ziemlich egal, ich spiele sie in dieser Sendung trotzdem und sehe zum Beispiel im Booklet, dass Tobias Levin gemischt und Chris von Rautenkranz gemastert haben. Eben, das war das Lied vom Schnee von Schrottgrenze. Deutsche Texte, eine Hamburger Band, aber irgendwie nicht typisch für Hamburger Schule oder die goldenen Zitronen. Flimmern, flimmern, irgendwann nach Zelle Schluss flimmern. Zwischen und nach Überdosen, Unanständigkeiten und flimmern. Plötzlich der Morgenappell, Empörung aktivieren. Aufstehen, Aufstand, Anstand. Dass ein paar der hauptberuflichen Hülsenpacker zu einer klagenden Sprache wandeln, zeigte einmal mehr ihre Ignoranz gegenüber dem richtigen Bildausschnitt. Der deutsche Planet. Flasche auf dem prügelnden Minister, die Hexenjagd der Milchgesichter, wer entdobert im Container, lebendigen Stieg, unterschrieb noch vor Ort seinen Plattenvertrag. Und dann fragt man sich dann doch, wer soll eigentlich wo rein? Rein nach wo und raus wohin? Rein und raus und raus wohin? Wer soll eigentlich wo raus und rein wohin? Man fragt sich doch, wer soll eigentlich wo raus? Raus aus wo und rein? Was hätte das für ein... Gruß. Sag deinen Freunden, ich bin hoch unerfreut. Diese moderne Musik macht mich konfus. Sag deinen Freunden, ich bin hoch unerfreut. Ich mag Pee-Wee Hunter, den großen Countface. Sie kann nichts anfangen mit Dizzy Gillespie, seinem Oberbida. Bida, bidua, blieb, blieb. Ubi, ubi, ubi, ubi, spring bis du fällst. Uba, il, u, ah, ah. Gillespie ist der Kreator. Bei diesem neuen Stil hilft ihm Charlie Parker. Coleman Hawkins, Howard McGee machen mit bei dieser Monstrosität. Einen Major 7, eine flache 9, zwei Ulia Kuhs und einen halben Pint und dann Ua-Bida. Bia-bidua, blieb, blieb, ubi, ubi, ubi, ubi, spring, bis du fällst, uba, ilu, ah, ah, ah, ah. Über viele Bands der heutigen Sendung könnte man auch gut einen extra eigenen Soundcheck machen. Sterne, Blumfeld, die Goldenen Zitronen gehören bestimmt auch dazu. Ihre Geschichte seit den 80er Jahren, Punk, Politik, Witz, Intelligenz, Anarchie. Und wer von den Goldenen Zitronen spricht, wenn auch nur super kurz wie hier, darf von Georges Camerou nicht schweigen. Auch der war lange vor der Hamburger Schule da. Und ist bis heute präsent im Studio, auf der Bühne, im Fernsehen, im Radio, privat ab und zu auch. 1995 sang er mal auf seinem Soloalbum »Warum ändern schlief? Das Lied »Moderne Musik macht mich konfus«. Die Antwort hat er dabei wohl nicht im Sinn. Musik. verramschen Heidi, sie verramschen Sam Cooke, sie verramschen Louis Armstrong, das geht alles ruckzuck. Wenn ich höre, dass Bert Brecht für eine Bank wird, wird mir schlecht. Nichts ist mehr heilig, sie erledigen es eilig. Sie haben alles verkauft, es ist nichts mehr da. Alles ist witzig und alles ist egal. Sie haben alles verkauft, es ist nichts mehr da. Alles ist witzig und alles ist egal. Ich seh sie im Fernsehen und ich habe genug. Ich höre sie im Radio und ich habe wirklich genug. Nichts als flotter Nepp und zackiger Betrug. Ein Küsschen hier und ein Küsschen da und schmierige Schmiere im Haar. Sie haben alle diese schmierige Schmiere. Sie haben alles verkauft, es ist nichts mehr da. Alles ist witzig und alles ist egal. Also sei ein Rebell, aber nur in der richtigen Jeans. Und pass auf, pass bloß auf, Freundchen, dass du die Kundschaft auch höflich bedienst. Heb deine Leidenschaft auf für die Ferien, denn das ist, wo die Leidenschaften hingehören. Und pass gut auf dich auf. Sie haben alles verkauft, es ist nichts mehr da. Alles ist witzig und alles ist egal. Sie haben alles verkauft, es ist nichts mehr da. Alles ist witzig und alles ist egal. Sie haben alles verkauft, es ist nichts mehr da. Alles ist witzig und alles ist egal. Es ist nichts mehr da. Alles ist witzig und alles ist egal. Sie haben alles verkauft. Aus dem ersten Album der Antwort, 1991 erschien es, Bernd Begemann mit seiner damaligen Band. Bis zum Schluss gleich noch einmal etwas aus der Ex-Ostwestfalen-Abteilung. Frank Spilker mit der neuen Hamburger Besetzung seiner Band Die Sterne. 1992 erschien ihre erste Maxi bei Lars Storr, darauf auch eine Instrumentalnummer, Alles wird teurer. Damit geht dieser Soundcheck zu Ende. Wissen wir jetzt eigentlich mehr über die Hamburger Schule? Deutsche Texte, die zum Diskurs einladen, laute, rockige, poppige Musik nach Matani und Nirvana. Aber was für Hamburger haben wir alle nicht gehört? Die Erde, Mastino, Brosch, Motion, Fink, Stella, Sandelf, Saal 2, Ja, König, Ja. Dazu die ganzen Punkbands und die große Hip-Hop-Ecke. Was ist mit Rocco Schamoni? Als Schulaufsatzthema hätte wohl jeder seine eigene Geschichte der Hamburger Schule geschrieben. Wie sollte es auch anders sein? Mit einer Stadt, die in den 60er Jahren den Star Club besaß, Onkel Pö in den 70ern und Markthalle und Kirr in den 80ern, um nun nur noch mal ganz kurz die lange Tradition ins Spiel zu bringen. Mit den Sternen also geht dieser Soundcheck zu Ende. Im Studio in Köln war Günter Jansen. Ich wünsche eine gute Nacht. Musik.